Frau Brüne erzählte mir 1958 oder 1959, glaube ich, dass sie mit einem älteren Herrn bekannt sei, der sie als Chauffeuse engagiert hätte. Mit diesem Herrn, soweit sie mir erzählte, war sie zweimal in Spanien. Frau Brüne sagte mir auch, dass der Bekannte in Spanien gebaut hätte, und sie zeigte mir Dias von diesem Besitz. Zu dieser Bekanntschaft sagte mir Frau Brüne auch, sie würde für ihre Tätigkeit für den Bekannten von diesem bezahlt. Sonst kann ich nichts weiter angeben. Haben Sie mit Fehrbach über den spanischen Besitz gesprochen? Gar nicht. Ich habe ihm nur gesagt. Ja, wie kommt es, dass er dann weiß? Er weiß, dass ich nach Spanien mal fahre, für einen alten Herrn chauffiere. Der weiß ja nicht. Haben Sie mal erzählt, dass Sie an diesem schlecht behandelt werden? Also Nein. Haben Sie mal wurde ja nicht schlecht behandelt. Haben Sie mal erzählt, dass Sie von ihm, wie Sie es mir erzählt haben, geschlagen wurden? Nein. In Spanien? Nein. Das habe ich nur schön für mich behalten. Ich dachte, der Fieser hat Sachen gewusst, der hat es ja gesehen. Ja, der Fieser hat es gesehen. Sonst wurde das totgeschwiegen. Ich hoffe zu Gott. Haben Sie mal dem Herrn Fehrbach gesagt, dass es Sie ekelt vor dem Dr. Braun? Nein. Ach, nein, ich spreche doch nichts Privates mit dem Mann. Hören Sie mal, wenn ich da hinkomme, dann spreche ich mit der Mutter. Und der Mann erscheint nur am Rande und isst und läuft hin und her und wäscht sich, geht in die Küche und wäscht sich. Haben Sie dem Fehrbach einmal Dias gezeigt? Das bin ich gestern schon gefragt worden. Habe ich heute Nacht drüber überlegt. Ich kann mich daran nicht erinnern, überhaupt nicht erinnern, dass ich dem Mann Dias gezeigt habe. Haben Sie einen Projektapparat? Ja, den habe ich. Und den werde ich doch nicht auf, den kann ich überhaupt nicht alleine ausstellen. Haben Sie dann den Fehrbach hier in München Dias gezeigt? Nein, ich kann mich nicht daran erinnern, ich glaube es nicht. Der Mann interessiert sich für sowas nicht. Ich glaube es nicht, dass ich sie ihm gezeigt habe. Ich habe sie vielen Menschen gezeigt, ich kann es nicht 100% sagen, ich glaube es nicht. Mitte September 1961 hat mich Frau Brüne besucht. Ich erzählte ihr von meiner Vernehmung und sie sagte mir darauf, dass ihr früherer Arbeitgeber, ein gewisser Dr. Braun aus München, erschossen worden sei. Ich habe davon Kenntnis genommen, dass Frau Brüne in München wegen Mordverdachts verhaftet worden ist. Ich kann nur sagen, dass ich, sofern sich der Verdacht bestätigen sollte, von Frau Brüne sehr enttäuscht wäre. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit der Sache was zu tun hat. Ich bin mit einer Wohnungsdurchsuchung bei meiner Mutter einverstanden. Ich sehe ein, dass durch den Vera Brüne Personenkreis auch ich befragt werden muss. Ich habe aber mit der Sache nichts zu tun. Ich weiß nichts von dem Fall. Herr Fehrbach ist ein einfacher Mann, der zu mir als Arbeiter ins Haus kam. Ich hatte 1944 den Auftrag einer Firma, den Luftschutzkeller im Haus der Familie Kossi zu bauen. Ich arbeitete ungemeldet, war desertiert. Von diesen Umständen wusste die Familie Kossi nichts. Später traf ich Frau Brüne nur sporadisch. Er hatte Magengeschichten. 3 Monate nach dem Luftschutzkellerbau 1942 haben wir ihn aufgenommen. Er wohnte auf dem Speicher. Dieser Mann hat uns das Leben gerettet. Wir waren 16 Stunden verschüttet. Ich habe ihm meine Treue bewahrt, und das werde ich auch beibehalten. Hat Fehrbach in diesem Haus einmal gewohnt? Ja, der wurde dann, als der Bunker fertig war, von Hans Kossi gebeten, weil er so viel Nachtwache hätte im Theater und ich mit dem kleinen Kind, mit der Tochter also alleine ohne Mann im Hause wäre, ob er nicht dort wohnen wolle. Und das hat Fehrbach dann nach einem Zögern gemacht. Und da hat er oben in Speicherhöhe war sein Zimmerchen und da hat er gewohnt. Der Mann ist sehr intelligent und sehr aufgeschlossen und tat alles, was man ihm sagte. Er kommt aus einem kleinen, aber anständigen Haus. Im Grunde war er primitiv. Aber er war so intelligent, zum Beispiel Faust zu zitieren. Warum zogen Sie dann nach München? Wir wurden 16 Stunden verschüttet und Herr Fehrbach ist unser maßgeblicher Retter, der den Bunker genau kannte, Er war damals bei seinem Freunde in Braunsfeld, der Mann. Er war damals bei seinem Freund in Braunsfeld. Und nach diesem entsetzlichen größten Angriff auf Köln-Lindenthal, das Führerhauptquartier war 100 Meter von uns entfernt. Lindenthal und Braunsfeld war dem Erdboden gleichgemacht. Und unser Haus stand auch nicht mehr. Es hatte 3 Volltreffer bekommen und wir lagen 16 Stunden verschüttet drunter. Und es war für uns die Erlösung, als wir plötzlich Stimmen hörten und darunter glaubten wir auch die Stimme von Fehrbach zu erkennen. Und so war es denn auch. Und der hat Ärzte auf den Runden gegenüber bei Lindenburg, bei den größten Krankenanstalten in Lindenburg. Und da hat er Leute geholt, Ärzte geholt, die sich beteiligt haben, uns freizubuddeln. Ich war 4,5 Jahre Soldat. Ich war bei der Werkstattkompanie 6. Panzerdivision. Dann 114. Panzerregiment zur 4. Kompanie. Im Polenfeldzug als Krattfahrer. Ich war in Frankreich und in Russland. Fehrbach soll russische Partisanen durch Genickschuss erledigt haben? Das glaube ich nicht. Ich habe noch niemals bewusst auf Menschen geschossen. Aber er hat mir mal erzählt, er wäre 19 Jahre alt gewesen, jedenfalls noch sehr jung, und da hätte man Jüdinnen nackt ausgezogen. Ich war nie bei der Judenerschießung dabei. Und da wären diese jungen Deutschen veranlasst worden. Die hätten vorher eine Furche machen müssen, hätten die sich dann nackt hinstellen müssen und wäre Kommando erteilt worden, die hätte man erschießen müssen. Aber er hätte das nicht gekonnt. Die hätten alle in die Luft geschossen. Es wäre entsetzlich gewesen. Sie hätten gejammert und nach ihrer Mutter geschrien. Das hat er erzählt. Als Soldat hatte ich eine Pistole 08. Diese Pistole hatte ich auch noch in Rossbach. Nein, nein, Fehrbach war nicht bei der SS. Ich weiß es deshalb, weil mein erster Mann Hans Kossi zur SS eingezogen wurde. Ende des Krieges. Ob er sich mit mir über die Tötungsart Genickschuss unterhalten hat? Nie. Nein, nie. Ich will überhaupt von Krieg und Schießen nichts wissen. Ich desertierte 1943. Die Pistole blieb in Rossbach. Eine andere hatte ich nicht. Ich kann mit Pistolen umgehen. Ich bin Büchsenmacher, Gesellenprüfung. Ich habe den Beruf lange nicht ausgeübt. Frau Brüne, was hat denn Herr Fehrbach für eine Berufsausbildung? Ja, der ist Arbeiter, nehme ich an. Ja. Nein, der hat, warten Sie mal, der hat gearbeitet bei Registrierkassen. Der hat eine Ausbildung als Registrierkassen. Was hat er denn gelernt? Mit Büchsenmacher, wissen Sie, was das ist? Nein, weiß ich eben nicht. Büchsenmacher stellt Pistolen, Gewehre, also Schusswaffen her. Das hab ich wirklich nicht gewusst. Büchsenmacher. Was ist der Beruf, den er gelernt hat? Weil da kann er mit so Pistolen sehr gut umgehen. Und ein Büchsenmacher muss auch schießen. Sonst dann ist kein richtiger Büchsenmacher. Ja, dann wird er mit Pistolen gut umgehen können. Aber deswegen braucht er doch keinen Menschen zu erschießen, um Gottes Willen. Ach, so ist es. So ist es. Hat er auch einen Krieg nie geschossen? Er war ja Panzerfahrer. Das fragen Sie ihn, wenn er jetzt auf dem Wege nach München ist, und fragen Sie ihn das bitte selbst. Vielleicht ist er schon da. Es ist entsetzlich. Es ist entsetzlich. Ich habe das mit dem Pelz nicht verheimlichen wollen. Meine Mutter öffnete das Päckchen und es war ein Brief und Gruß dabei für die geliehenen 1000 D-Mark und es sollte eine Sicherheit sein. Den Brief habe ich nicht aufgehoben. Ich wusste nicht, was das Pelzding wert ist. Meine Mutter sagte mir, dass es ein Nerzpelz ist. Sie legte den Pelz in den Schrank. Frau Brüne holte den Pelz wieder ab, als sie die Raten für das geliehene Geld abgezahlt hatte. Das war noch vor dem Tod ihrer Mutter, bevor ich den Wagen von Frau Brüne kaufte. Es ist richtig, dass ich das Auto von Frau Brüne für 2500 D-Mark gekauft habe, am 10. April 1960. Frau Brüne gab mir den Auftrag, eine Annonce in Zeitung zu setzen wegen Auto. Es fand sich kein Käufer. Ich kaufte das Auto. Mit heutigem Tage ist der VW MCA 993, Baujahr 1956, wie besichtigt, Probe gefahren, Eigentum von Herrn Hans Fehrbach, Köln am Rhein, Bonner Wall 100. Gezeichnet Vera Brüne München 22, Kaulbachstraße 40. Köln, 10.04.1960. Am 10. April zahlte ich den Wagen an. Am 13. April 1960 den Rest. Ich weiß, dass meine Mutter am Mittwoch, den 14. April 1960, mit dem Zug nach München kam. Meine Mutter begab sich in ihre Wohnung. Wo sich Fairbach aufhielt, weiß ich nicht. Er war aber zeitweilig auch in der Wohnung in der Kaulbachstraße. Beide benützten übrigens von Köln nach München einen eingesetzten Zug, der ziemlich leer war. Meine Mutter sagte mir auch, dass Fairbach in der Praxis Dr. Brauns während des Nachmittags als Dr. Schmitz angerufen hat. Sie sagte mir aber nicht, von wo aus er das tat. Bestimmt weiß ich aber von meiner Mutter, dass sie mit Fairbach am späten Abend des 14. April 1960 nach Pöcking gefahren ist. Ich weiß allerdings nicht, ob beide zusammenfuhren oder ob Fairbach vorausgefahren ist. Hiernach hat meine Mutter in der Heinrich-Knothe-Straße im Wagen gewartet. Fairbach begab sich zur Villa von Dr. Braun und zeigte dort den bewussten blauen Brief der Frau Klo vor. Er wurde eingelassen und verübte dann im Keller die Tat an Frau Klo. Zu welchem Zeitpunkt und wie Dr. Braun ins Haus kam, weiß ich nicht. Meine Mutter sagte mir nur, sie habe auf die Rückkehr Fairbachs gewartet. Also ich habe sie vorher ausdrücklich gefragt, ob sie es für möglich halten, dass Fairbach Frau Klo in der Zeit erschossen hat, in der sie mit Braun in einem Lokal in der Umgebung von Starnberg sich aufhielt. Ich bin mit keinem Dr. Braun in der Umgebung von Starnberg gewesen am grünen Donnerstag. Ich halte es für ausgeschlossen, dass Fairbach überhaupt jemals einen Menschen erschießt. Das gibt es nicht. Das tut ein Hans Fairbach nicht. Ach, hören Sie mal, Herr Staatsanwalt, das ist bestimmt ein ganz grandioser Fehler. Was das festgenommen ist? Ja, der Mann hat nichts damit zu tun. Er hat genauso wenig damit zu tun wie ich. Das ist der gütigste Mensch. Das ist der gütigste Mensch, den es gibt, glauben Sie es mir. Hilfsbereit und nett, fragen Sie seine Mutter. Eben hilfsbereit, das nehme ich ja auch an, dass er hilfsbereit ist. Ein anständiger Kerl. Der tut keiner Fliege was zu leiden. Übrigens, Sie haben gesagt, er hätte Diebstahl. Wissen Sie, was das gewesen ist? Ich bin darauf gekommen. Es ist Folgendes gewesen. Ein Freund hat uns, Hans Kossi und mir, damals berichtet über ihn. Sie wären eingezogen gewesen und dieser Freund hatte einen Diebstahl gemacht in Lebensmitteln. Und der hat furchtbar gejammert. Ich sage jetzt meine Frau, die Leidtragende, und vor allen Dingen meine Kinder in Köln, die kriegen jetzt kriegt meine Frau weniger, wenn ich sitze, oder kriege gar nichts, was weiß ich. Und da hat der Fairbach gesagt, pass mal auf, ich übernehme deine Strafe. Ich führte damals den Namen Spieß und zog mit Frau Brün übers Land und bettelte und tauschte. Ich habe nie etwas gestohlen, nur organisiert, was wir brauchten. Ich habe nur solche Sachen geholt, die in den Kellern in Köln zurückgeblieben waren. Als Soldat habe ich einmal Konserven gestohlen, Büchsen mit Lebensmitteln. Deshalb wurde ich verurteilt. Fairbach ist degradiert worden zum gemeinen Soldaten und hat ein halbes Jahr für diesen Kameraden gesessen. Das ist Hans Fairbach. Ja, es sind welche, dass sie unschuldig sind und etwas für einen anderen absichern. Nein, das war im ganzen Regiment bekannt. Warum ist natürlich Ihre Mutter als Verbrecher bezeichnet worden? Von meiner Mutter? Nie meine Mutter hat den Mann geliebt. Ihrem Bruder Willem gegenüber hat Ihre Mutter gesagt, Fairbach ist ein Verbrecher. Nie, das lügen die Brüder. Die Brüder mögen das. Die Brüder mögen ihn nicht, weil er hässlich ist wie die Nacht. Weil er kein Akademiker ist. Bei dem kommen nur Leute alle, die Akademiker sind. Kennen auch meine Brüder. Ein Dünkel bis zum Hals hinaus. Fairbach wird heute noch eintreffen, wurde schon vor ein paar Tagen festgenommen. Es ist entsetzlich. Der Mann tut mir in der Seele leid, es ist entsetzlich. Vor allen Dingen, was ist mit der übersteht das ja, der schläft, der denkt, kann ich endlich mal schlafen. Aber die Mutter, um Gottes Willen ist der Tod dieser alten Frau. Es kann doch nicht wahr sein. Der Mann hat nichts, nichts, nichts damit zu tun. Wir hätten letztes Mal festgenommen. Ja, dann können Sie ja alles, um Gottes Willen, können Sie ihn überprüfen, können Sie alles nachsehen inzwischen, dass er nichts verdunkeln kann oder was. Der kann ja auch nichts verdunkeln, der Mann. Dann können Sie ihn hundertprozentig überprüfen. Vielleicht hat das einen Sinn. Das werden wir schon tun. Ja. Mein Gott, was ist das entsetzlich. Das ist furchtbar, etwas derartiges. Nein, das erschüttert mich. Hat Ihnen Feber erzählt, wo er in der Nacht von dem Donnerstag auf Karfreitag war? Herr Staatsanwalt, ich habe nie mit dem Mann über den Tag gesprochen oder über die Tage. Ich sehe den alle Jubeljahre. Wie kann ich ihn fragen, auf einmal, was hast du Karfreitag oder was ist ein Donnerstag oder was ist Weihnachten gemacht? Haben Sie nie mit ihm über diesen Tag gesprochen? Nie. Überlegen Sie mal ganz genau. Ja, kann ich genau überlegen. Ich habe nicht mit ihm über Gründonnerstag gesprochen. Was sollte ich denn auch? Aus den Augen, aus dem Sinn. Ich stieg in den Zug und weg, Herr Fährbach. Meine, der hätte noch mal umgeguckt, ob ich gut untergekommen bin. Nichts. Einfacher Mann, auf weg mit Schaden. Ich schnell Fernsehen, Karten spielen. Das ist Fährbach. Nichts. Ob Fährbach den Mord begangen hat? Ausgeschlossen. Das gibt es nicht. Er ist ein sehr anständiger Mensch, ein großartiger Mensch. Wenn ich in Not wäre, würde er kommen und mir helfen. Na, vielleicht überlegen Sie sich's noch mal. Nein, gar nichts. Er kam abends nach Hause und er sagte, stell dir mal vor, was hier passiert ist. Da sind mit drei Mann hoch, ist die Kriminalpolizei gekommen. Ich weiß nicht, wo er arbeitete, bei Hannover irgendwo. Und die hätten ihn da ausgequetscht wegen des Wagens. Da sagt er, das kannst du mir doch nicht vormachen. Was ist denn mit dem Wagen los? Das kann doch nicht nur wegen des Wagens sein. Da kommen die doch nicht mit drei Mann hoch. Da war einer aus München, einer aus Köln und noch ein Schutzmann dabei. Die ganzen Kumpanen, die haben gesagt, der Rüstmeister hat gesagt, na, hast du was ausgefressen? Was ist denn los da überhaupt? Da sagt er, sag mir, Vera, was ist da los? Es geht nach München. Die hätten zu ihm gesagt, ich beweise Ihnen, dass Sie in München waren, hätte der gesagt zu ihm. Da hat er gesagt, da können Sie von mir alles bekommen, wenn ich in München war. Ich war nicht in München. Was soll ich in München getan haben, sagte er. Ja, sag mir, was läuft da für ein Ding? Und ich habe es ihm nicht gesagt. Der Mann ist mir da. Ich habe Angst vor dem Mann. Ich habe glatte Angst vor dem Mann. Wenn ich dem, weil die Wut, die in dem ist, dann, dass man ihn so verdächtigt, ihn in sowas hineinzieht. Sie ahnen das nicht. Der sieht rot dann. Seine Schlägernatur. Faustrecht. Der gibt allen Leuten was auf die Nase, wenn einer was so, nicht wahr? Kriegt eine Ohrfeige. Das darf man gar nicht sagen. Er ist ein Herr, er ist im Grunde auch ein Herr. Er ist ein Herr, der Mann. Das ist ein Witz, wenn ich das jetzt sage, wenn ich mir vorstelle, wie der aussieht. Aber er ist ein Herr innerlich. Sie kennen ihn gut? Ich kenne ihn gut, ja. Ich kenne ihn gut. Ich lege die Hand für den Mann ins Feuer. Er macht nichts Schlechtes. Der macht nichts Krummes, das gibt es nicht. Nie in seinem Leben? Nein. Der Mann macht nichts Krummes. Das halte ich für ausgeschlossen. Also dann bin ich ein Idiot, wenn der was Krummes macht. Das gibt es nicht. Hat er nach dem Krieg auch nichts Krummes getan? Nein. Nichts, dass ich weiß, was soll der Krummes? Hat er was Krummes gemacht? Hat er, als Sie in Rosbach waren, irgendetwas Krummes getan? Nichts. Ich hatte mit Frau Brühne keine intime Beziehung. Ich wohnte nur in Rosbach dort, weil ich desertiert war und nirgendwo anders unterkam. Nichts. Gar nichts Krummes gemacht, der Mann. Ganz im Gegenteil. Anständiger Kerl ist das. Wo hat er dann immer den Lebensmittel bekommen, wenn er zurückkam? Das ist ein Mann, der überhaupt nichts ist. Also ich sage Ihnen, der lebt wirklich von nichts. Der gibt's nicht. Ja, es gibt's nichts, sagen Sie auch. Die Mutter klagt unentwegt. Ich habe wieder so viel gekocht und der Junge ist wieder nichts. Der Junge ist nichts. Der trinkt sein, der lebt vom Bier. Der ist aufgeblasen, der ist jetzt ganz fett geworden, weil er 6 oder 8 Wochen mit seinem Gipsfuß gesessen hat. Mein Gott, der Mann ist festgenommen. Das ist so was Entsetzliches und das lässt er jetzt bestimmt an mir aus. Warum soll er das an Ihnen auslassen? Das lässt er an mir aus, ja sicher, weil ich es verschuldet habe. Es ist furchtbar. Ja, also Sie haben vor ihm Furcht und deshalb ist es am besten, wenn Sie ihn in absehbarer Zeit wohl nicht sehen. Furcht. Also der wird sagen, das hätte ich, das, also der Furcht, also dass er wütend wird. Furcht. Der tut mir nichts, der Mann natürlich. Warum haben Sie Angst? Ich möchte nicht einem Menschen was angetan, das habe ich ihm ja eingebrockt praktisch. Dann warum? Der Mann hat keine Ahnung, der kennt nichts von Frauen. Kennt den Braun gar nicht, weiß überhaupt nichts davon. Ich habe das von dem Mann ferngehalten. Wenn ich dem gesagt hätte, da ist das und das und das passiert, nicht wahr? Dann hätte er gesagt, ach was? Dann wäre er sofort losgegangen, wäre sofort zur Kriminalpolizei gegangen und hätte gesagt, wie? Sie wollen mich, jetzt weiß ich, Sie wollen mich hier mit der Tat in Verbindung, in Verbindung bringen. Dann hätte der Mann getobt. Der kriegt Schaum vor dem Mund vor Wut. Er will akzeptiert, er will als anständiger Mensch gewertet werden, was er ja auch ist. Vernehmung Hans Fairbach, 23.10.61, Gefängnis München-Stadelheim. Anwesend Herr Erster Staatsanwalt Rüth, Kriminalobermeister Eckert, Kriminalmeister Petritschek, Kriminalinspektor Schillinger und der Beschuldigte Hans Fairbach. 105 haben Sie mich dann zum Gefängnis gefahren. Ich bin dort heute Abend von der Arbeit gekommen. Ich habe dieselben Socken an, die ich von der Arbeit von Haaren mitgebracht habe. Das sind Sachen, die ich nicht zu entscheiden habe. Ja, Sie sehen ja, wie es mir geht, Herr Staatsanwalt. Ich bin durchgedreht und fragen Sie von mir noch einzelne Daten. Ja. Das geht ja, es ist an sich nicht so schwer, wenn man immer die Wahrheit sagt, dann kann man eigentlich nicht durcheinander kommen. Am meisten wird man durcheinander, dann, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Nun, also Sie haben die Frau Brünn an dem Tag gar nicht nach Köln genommen, auf den Bahnhof gebracht, wenn nicht diesen Tag nicht, sondern vielleicht an einem anderen Tag. Aber nicht an dem Abend des Mittwochs. Ich sage es Ihnen jetzt zum letzten, vielleicht auch zum 100. Mal. Ich habe es den anderen Herren auch schon x-mal gesagt. Ich habe die Frau Brühne den Abend zum Bahnhof gefahren. Nein, Frau Brühne erklärt. Ich habe gehört, was Sie aufgenommen haben. Ich habe es extra laut und deutlich gesagt. Die Frau Brühne erklärt schon, das Hineingehen in den Bahnhof völlig anders. Die Frau Brühne hat so viel erklärt, wie Herr Schilling mir sagt. Ich habe einen Kumpel vom Kölner Dom runtergehauen und hat einen Teller raus gemacht. Das ist doch Idiotie, was Sie da erzählt. Darf ich einen Moment unterbrechen? Sind Sie einverstanden mit der Aufnahme, Herr Fairbach? Ich kann ja nichts dagegen machen. Ich bin doch hier in einer Zwangslage. Ja, wir wollen Ihr Einverständnis haben. Muss ich das dazu geben? Ja. Ja, bitte. Dann sagen Sie, ich bin einverstanden mit der Aufnahme auf Tonband. Ja, ich habe ja gesagt, bitte. Wiederholen Sie, was ich Ihnen sage. Ich bin einverstanden mit der Aufnahme auf Tonband. Ich bin einverstanden mit der Aufnahme auf Tonband. Danke. Bitte sehr. So, und dann wollen wir uns mal unterhalten. Bleiben Sie dabei, dass Sie in den Bahnhof hereingegangen sind, zum Haupteingang? Ja, also wenn Sie das, ich weiß nicht, was Frau Brüder als Nebeneingang bezeichnet, vielleicht bezeichnet die das hier als Haupteingang am Dom, dann ist das derselbe Durchgang. Wir sind von der Maximilianstraße reingegangen, denn ich kann am Dom keinen Wagen parken. Mhm. Jedenfalls sind Sie aber in die große Bahnhofshalle reingegangen. Die Bahnhofshalle reingegangen, jawohl. Das stimmt wieder nicht, sagte Frau Brüder. Herr Schulz, Herr Stadler, ich kann nur das sagen, was gewesen ist. Ja. Wir sind in die Bahnhofshalle reingegangen und haben uns um eine Liegewarenkarte bemüht. Die Liegewarenkarte wurde uns am Schalter nicht gegeben, weil der Zug in Dortmund eingesetzt wurde. Wir sind anschließend zum Fahrkartenschalter gegangen und haben eine Fahrkarte gekauft. Ich habe etwa einen Meter davon abgestanden und habe gesehen, dass Frau Brüne eine Fahrkarte kaufte und mit einem 50-Markschein bezahlte. Ich habe mir eine Bahnsteigkarte genommen und habe Frau Brüne in den Zug gesetzt. Wie ist das? Hat Frau Brüne die Karte durch den Schalter herausbekommen und wie viel Kleingeld? Aber das geht auf dem Teller rum. Das geht so, der nimmt das, der den 50 Marschen, legt die Fahrkarte rein und legt das Kleingeld. Wie soll ich das wissen? Wie viel etwa schätzen Sie, war das Kleingeld? Es ist doch ein Unterschied, ob es ein Pfennig oder ob es vielleicht 10, 20 oder 30 Pfennig war. Ein Groschenstopp war auch eine Mark oder zwei dabei. Aber das ist jetzt falsch. Also, Sie bleiben dabei. Selbstverständlich, Herr Staatsanwalt. Überlegen Sie sich mal das ganz genau, ob es richtig ist. Zu überlegen, Herr Staatsanwalt. Die Sache ist hundertprozentig in Ordnung. So. Ja. Warum sagt denn die Frau Brüne ist ganz anders? Ich habe Ihnen schon eben schon mal gesagt, was Frau Brüne erzählt hat, das ist für mich unbegreiflich. Ich brachte Frau Brüne zum Zug. Ich war dabei, als Frau Brüne eine Karte zweiter Klasse kaufte und in den Liegewagen einstieg. Sie stieg allein in den Zug. Zu dem Zeitpunkt war ich krankgeschrieben, wegen Durchblutungsstörungen und Brechreiz. Die Abfahrt des Zuges habe ich nicht abgewartet. Frau Brüne hat mich nicht beeinflusst, die Unwahrheit zu sagen. Hat die Frau Brüne Ihnen etwas geschenkt? Zum Beispiel ein Volkswagen? Ja, ein Volkswagen. Mir brauchte keinen Volkswagen zu schenken. Der Staatsanwalt hatte ich den Wagen von Frau Brüne gekauft. Hatte ich bereits einen. Warum kaufen Sie den hatte ich schon seit 55. Warum kaufen Sie denn dann den zweiten, wenn Sie schon einen hatten? Weil ich die Absicht hatte, den alten Wagen, der im Baujahr 52 war, durch einen neueren Datum zu ersetzen. Also war es auch möglich, dass Sie dann hätten einen bekommen können? Ja, sicher. Ich hätte jeden anderen Wagen auch kaufen können. Aber nur wenn Frau Brüne den Sonntag den Wagen nicht los wurde und unbedingt wieder nach Bonn wollte, habe ich gesagt, gut, ich wollte sowieso einen kaufen, dann kaufe ich den Wagen. Ich wusste, dass das so ein guter Handel kam und dann habe ich die Sache gekauft. Das war ganz klar. Haben Sie wirklich der Frau Brüne Geld gegeben und der Hans und Schenk kriegt den Wagen? Frau Brüne kann mir nicht schenken, der Staatsanwalt. Nein, ich habe Frau Brüne eher Geld zu liefern. Die hat mir noch nie Geld denken können. Geld hat Frau Brüne Ihnen nie gegeben, das ist wohl richtig. Ich habe selbst mein Geld, ich habe mein Einkommen. Ja. Wir brauchen gerne was zu schenken. Im Gegenteil, ich habe so viel Geld verliehen, nicht nur Frau Brüne, auch andere. Ja, den Volkswagen hätten Sie nicht genommen, wenn Sie den Volkswagen geschenkt bekommen hätten. Ach, das ist ja eine dumme Frage, Herr Staatsanwalt, das ist schon so ein anderer Ausdruck. Aber wenn Sie was geschenkt kriegen, nehmen Sie es auch an. Aber ich hätte ja gerne was geschenkt. Wir haben nicht geschenkt bekommen. Ich habe für 2.500 Mark gekauft. Ja. Und wo war das Geld, das Sie der Frau Brüning gegeben haben? Wie war das Geld? Das hatte ich das Geld. Ich habe doch Geld. Die 2.500 Mark. Wo waren Sie? Ich verstehe nicht, wo die waren. Ja, wenn Sie Geld haben, dann müssen Sie das Geld doch irgendwo aufbewahren. Ich habe zu Hause immer Geld. Immer? Ja. Ich habe jetzt hier über 700 Mark in der Tasche gehabt. Ich habe immer mehr in der Tasche. Ja. Und was haben Sie mit der Frau Brüne bezahlt? Das steht alles im Protokoll. Ja, ich möchte es von Ihnen wissen. Ich habe mich mit Ihnen noch nicht 2.500 Mark. Ich meine, haben Sie erst einmal bezahlt? Nein. Wann haben Sie dann das Geld bezahlt? Ich habe das Geld bezahlt mit 1.850 Mark den Sonntag. Und den Rest hat sie mit den Wagen gebracht. Und woher haben Sie diesen Betrag bekommen, die 600 unsere Mark zwischen Sonntag und Mittwoch. Ja. Ich habe das Geld nicht aufgemacht. Ich habe nur so ein Geld unterwegs. Ja. Wodurch? Da habe ich. Sie waren noch krank? Ja, sicher war ich krank. Sie haben noch nicht gearbeitet? Die Arbeit habe ich nicht mehr. Woher kamen Sie dann zwischen Sonntag und Mittwoch zu dem Betrag von 600 Mark? Das ist anderthalb Jahre her. Ich habe damals Geld bekommen. Von wem? Von Leuten, wo ich Geld ausgeliehen hatte. Wie heißen Sie? Ich ziehe nicht noch mehr Leute ein. Sie müssen jetzt Schluss im Stadion, weil ich mache nicht mehr mit. Ja, wie heißen die Leute? Ich ziehe nicht noch mehr Leute jetzt in die Sache rein. Also, Sie wollen die Leute nicht angehen? Nein. Ja, dann müssen wir annehmen, dass diese gar nicht existieren. Dann gut, nehmen Sie es an, Herr Stadler, bitte. Ja, woher kommen Sie dann zu diesen 600 Mark? Ich habe sie gehabt, die Frau Brüne hat sie bekommen. Ich habe sie nicht gestohlen. Die werden es wohl nicht hier gegeben haben, nehmen Sie an. Wenn Sie die Leute nicht angeben, von denen Sie die 600 Mark bekommen haben. Warum wollen Sie die Leute denn nicht angeben? Ich brauche wieder einen Fehler. Und ich habe damals Geld abgeholt von der Kasse, aber da hat man mir gesagt, das ist auch wieder verkehrt gewesen. Und das weiß ich wieder. Ja, warum wollen Sie denn die Leute nicht angeben? Sie wissen heute, wie Sie heißen. Sie wollen es doch nicht angeben. Ich habe einen Haufen Bekannte, die ich Geld geliehen habe. Einen Haufen Bekannte? Die Geld von mir. Wo ich noch Geld und sie kriegen, haben. Ja, ich meine, die Leute, die Ihnen in der Zeit von Sonntag auf Mittwoch vor Ostern des vergangenen Jahres das Geld, die 600 Mark gegeben haben. Herr Staatsanwalt, wenn die Sache nicht hundertprozentig wäre, hätte ich ja sagen können, ich habe das Geld der Frau Brüne sofort gegeben. Da war die Sache, da brauchte ich jetzt ja nichts anderes mehr zu sagen. Da war die Sache, bitte? Herr Fehrbach, die Frau Brüne macht darüber auch Angaben. Sind Sie sich darüber im Klaren? Ja, selbstverständlich. Und hier ist etwas faul. Sie sind das noch nicht klar geworden, nein, dass Sie das nicht aufrechterhalten können. Nein. Sie sagen nein. Jetzt geben Sie wirklich mal zu, wie die Sache richtig war. Geben Sie dazu, dass Sie 600 Mark überhaupt nicht bezahlt haben. Sie haben doch erst am Osterdienstag Geld abgehoben, Herr Fehrbach, und haben zu mir gesagt, in Hagen damals, erinnern Sie sich, Sie hätten zwischen Montag und Mittwoch 650 Mark von Ihrem Sparbuch abgehoben. Ja, ich habe bezahlt, aber habe ich von Sparbuch Geld abgehoben. Aber erst am Osterdienstag, das war der 19. Ja, das habe ich ja nachher selbst auch beim Sparkassenbuch gesehen. Das habe ich ja vorhin verwechselt. Sie haben das verwechselt, sagen Sie. Ja. Jetzt kommen Sie an, damals in Köln, haben Sie mir gesagt, Moment, damals in Köln haben Sie mir gesagt, Herr Fehrbach, Sie hätten auch noch Lohn zu bekommen gehabt, daher könnten Sie 650 Mark sparen. Außerdem hätten Sie Ihren alten Wagen verkauft. Jetzt, als dritte Version, bringen es Leute, denen Sie Geld geliehen haben. Niemals habe ich das Geld in der Zwischenzeit bekommen. Frau Brüne hat ja Geld bekommen. Ich habe es nicht gestohlen. Das nimmt auch niemand an. Wir nehmen vielmehr an, dass Sie gar nichts bezahlt haben. Also, woher stammt der Betrag von 600 Mark? Ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe die bezahlt, ob ich jetzt nur von der Arbeit habe oder vom Warenverkauf oder von wo, ich weiß es nicht, ist mir auch ganz egal. Ja, jetzt wissen Sie es wieder nicht mehr. Also, ich kann gar nicht mehr, Herr Stadler. Sie brauchen mir nur die Wahrheit sagen. Mir rauscht der Kopf, ich habe so Kopfschmerzen seit einem Mittag. Sie können sich vorstellen, ich habe heute noch nichts gegessen. Also, es muss ja endlich mal Schluss gemacht werden. Ja, sagen Sie die Wahrheit, Herr Zimmerste, ich muss ja super sprechen. Ich habe absolut gesagt. Ja, das haben Sie nicht gesagt, nicht war die Wahrheit. Herr Fairbach, die Frau Grüne sagt, dass Sie heute noch dieses Geld schulden, welches Sie einmal geliehen haben. Zweimal D-Mark 500. Sie sagen, dieses Geld hat Frau Grüne in Raten zurückbezahlt. Sie hatten damals dieses Netzcape als Pfand. Ist nun richtig, dass Sie das Geld schon zurückbekommen haben oder nicht? Ich habe es zurückbekommen, ja. Wurde das mit dem Wagen irgendwie verrechnet? Ach, da waren wir schon lange tätig. Und wer es gebietet hat, da war der Betrag erledigt. Das hat doch wirklich gar keinen Sinn, nicht wahr? Wenn es dir immer die Unwahrheit sagt, dann glauben wir Ihnen die anderen Sachen ja auch nicht mehr. Und wenn Sie wirklich unschuldig sind, hat es gar keinen Sinn, nicht wahr, bei der Unwahrheit zu bleiben. Nichts mehr, dann lassen Sie mich ja vergessen, bitte. Ja, wollen Sie hier bleiben, oder? Ich muss ja hier bleiben. Wir sehen doch, wie die Sache weiterläuft. Ich kann mir jetzt nur noch antworten, wie ich die Sache endlich von vorne zeige. Denn so geht das ja nicht weiter. Herr Weber, ja, Sie sind der erste zuständige Mann, den ich seit Samstag vor 8 Tagen sprechen kann. Ich bin Samstag vor 8 Tagen morgens gewohnt von seiner Vernehmung aus dem Weitmarkt. Ja, das Ganze hätten wir eben schon vor einer Woche machen können, meiner Ansicht nach. Wir sind eine Woche zu spät dran an der ganzen Angelegenheit, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Aber aus diesem Grunde wäre es eben zweckmäßig, die Sache nicht unnötig in der Länge zu ziehen, sondern uns mit nur die Angaben zu machen. Ich ziehe sie doch nicht in der Länge, ich bin ja froh, wenn ich hier raus bin. Uns eben nur die Angaben zu machen, die tatsächlich richtig sind und nicht diese Angaben zu machen. Sie widerlegen mir jeden Satz und versuchen uns zu widerlegen und sagen, ich lüge nicht. Ich habe niemals gesagt, dass Sie lügen. Ich habe immer gesagt, nur, dass Sie sagen, es ist nicht wahr. Ist das nicht dasselbe? Nein. Ist nicht dasselbe. Die Unwahrheit sagen kann man unbewusst. Lügen tut man immer bewusst. Das ist der Unterschied. Nun, also wollen Sie es bezüglich des Bahnhofs nicht mal jetzt noch die Wahrheit sagen, dass Sie die Frau Grün an dem Abend gar nicht reingebracht haben? Ich bin bald wahnsinnig. Wie oft habe ich Ihnen das erklärt? Und wieder fragen Sie danach. Und wieder ist es doch nicht dabei. Ich habe die Frau Grün zum Bahnhof gebracht. Ich fuhr Sie zum Hauptbahnhof Köln, wo Sie in meinem Beisein gegen 22 Uhr den Zug nach München bestieg. Aber nicht an dem Tag doch. Also da ist sie doch auch nicht weggefahren von mir. Die andere Zeit ist sie doch am Bonn bei ihrer Mutter gewesen. Wie kann ich dann wissen, wie kann ich dann am anderen Tag gefahren haben? Ist doch nicht möglich. Es kann doch nur den Tag gewesen sein. Ja, die Angaben, dass die Frau Brünn ist mit dem Zug gar nicht gefahren. Da ist sie der anderen Zeit wieder ausgestiegen, das weiß ich schon. Also kommt sie ja noch mit einer Fahrkarte, eine Münze oder eine Linienkarte, wenn sie sich fahren will. Das können Sie mir doch auch nicht erzählen. Ja. Wissen Sie nicht, dass er eine Fahrkarte gekauft hat? Mit einem Fahrkartenkauf stimmt es ja auch nicht. Bitte? Mit einem Fahrkartenkauf stimmt es ja auch nicht. Da sagt die Frau Brüne wieder ganz was anderes als Sie. Da haben Sie sich vielleicht zu wenig abgesprochen. In der Nacht Gründonnerstag auf Karfreitag war ich bei meiner Freundin Frau Wellers Haus. Tagsüber war ich bei meiner Mutter. Abends ging ich zu meiner Freundin. Ich tat dies jeden Abend, wenn ich in Köln war. Ich habe immer bei meiner Braut geschlafen, bei dieser Frau Wellers Haus. Meine Braut wird nie sagen, dass ich irgendwo anders war. Sie kann das gar nicht. Ich habe Frau Brüne Gründonnerstagabend zum Bahnhof zum Zug gebracht, gegen 22.20 Uhr. Ich bin mit dem Zug gefahren, Herr Staatsanwalt. Wir sind mit dem Wagen mit Firma runtergefahren. Ich bin mit dem Zug 10.25 Uhr gefahren. Glauben Sie es mir? Sie sind mit dem Wagen mit Fährbach runtergefahren und haben sich da also hier in der Gegend aufgehalten. Dann sind Sie in Ihrer Wohnung. Fährbach war nicht dabei. Und dann sind Sie wieder rausgefahren. Nein, es stimmt nicht. Herr Fährbach hat mich auf den Bahnsteig gebracht. Ich bin in den Zug gestiegen Und wir haben uns kurz verabschiedet, Herr Fairbach war weg. Kaum verabschiedet, tschüss, weg, wie Fairbach eben ist. Ja. Ich weiß doch, was ich getan habe. Ja. Sie wissen, was Sie getan haben. Aber ob Sie mir es auch sagen? Ja, Herr Staatsanwalt, ich sage es Ihnen auch. Ich bin mit dem Zug gefahren, 10.05, 22.25 Uhr abends. Ostern war ich in Köln. Meine Mutter und Frau Wellershaus können das bezeugen. Aber die Frau Wellershaus hat gesagt, dass Sie am Gründonnerstag nicht dort waren in Köln, sondern erst ab Karfreitag, am 15.64 gegen 9.30 Uhr, wo Sie sich vorher abgehalten haben, das wissen Sie nicht. Das haben Sie aber schon mal gesagt. Ne? Ist das? Da haben Sie es ja nicht geglaubt. Nee, das war vergiss doch nicht. Da muss ich immer selbst sagen. Ja, das ist nämlich nicht möglich. Ja, das wird, das hat, sagt sie aber. Ja, bitte. Und wenn die Vernehmung da ist, dann werde ich Ihnen diese Vernehmung mit der Unterschrift von Frau Wellershaus vorlegen. Ja, warum reden Sie noch jetzt nicht? Ja, weil ich noch nicht habe. Ich habe nur die telegrafische Voranmeldung. Alles klar, bitte. Dann habe ich das ja nicht dran. Also ich werde es Ihnen zeigen, Schatz. Ja, in den nächsten Tagen eintreffen und wenn die da ist, unterhalten wir uns nochmal. Ist gut, Herr Staatsanwalt. Einverstanden. Und bis dorthin überlegen Sie sich die Sache nicht wahr, insbesondere. Das ist genau wie das, wie die Herren behaupten, Frau Brüder hätte damals ein Sparkassenbuch, nehmen wir da auch, das wäre schon so schlimm, hätte damals ein Sparkassenbuch von 15.000 Mark gehabt, als ich ihr die 2.500 Mark geliehen habe. Nach dem Mann habe ich schon nachgefragt, war es nicht da. Sämtliche Sparkassenbücher sind da, aber das, wo es noch ankommt, das ist wieder nicht da. Naja, es ist ja an sich gleich wie Frau Brüne im Geld gehabt, weil Frau Brüne hatte damals Geld. Und zwar hat sie auch Geld von ihrer Mutter insbesondere immer bekommen. Aber als die Kosse ist Geld übrig geblieben. Sie wäre also auf dieser Tat noch von ihnen nicht angewiesen gewesen. Warum sie... Ja, wir wissen ja darum, ob sie darauf angewiesen war oder nicht. Sie war nicht angewiesen, aber teilweise war jetzt eine weitere Kosse. Ja, das sagt sie selber. Das sagt sie selber. Und das kann man ja rekonstruieren. Also wenn die Vernehmung von der Frau Wellershaus da ist, und halten wir es nochmal, dann zeige ich Ihnen die Unterschrift der Unterschrift, wenn Sie kennen, nicht wahr? Gut, also der Ausdruck bei euch ist nicht gerade sehr... Ja, ich bin ja verrückt. Also ich kann mich ja gar nicht so ausdrücken, wie Sie es als gewohnt sind, Herr Staatsanwalt. Nun, also wenn Sie mit mir sprechen, dürfte es angemessen sein, wenn Sie sich etwas geziemen lassen. Ja, wie soll ich denn? Jedoch brauchen Sie nicht da die Ansicht bringen, dass ich irgendwie mich gekränkt fühle. Sie können Sie ruhig mit mir... ja, ich wollte es im Gottes Willen, also, Herr Staatsanwalt, alles gut aus. Ich will ja niemanden kränken. Na, das trifft ja auch sehr sein, wenn ich mir beleidigt bin. Das ist Also, eigentlich ist mir jetzt so rausgerutscht, ich weiß nicht, was ich nicht ausdrücken sollte. Ich gebe mir schon sämtliche Mühe, also. Ja. Zu der Form bin ich mehr verladen. Ich bin mal. Ja, nun habe ich da nur noch eine Frage, und die können wir vielleicht heute noch erledigen. Schauen Sie mal den Brief noch einmal an. In diesem Brief ist der Ort, an dem Frau Klo ermordet wird, genannt. Schauen Sie mir noch mal an. Lesen Sie mal genau durch. Liebe Friedel, Costa Brava, 28. September 1959. Der Überbringer dieses Briefes ist Dr. Schmitz aus dem Rheinland. Er ist ein sehr wichtiger Mann für mich hier in Spanien, deshalb sei besonders nett zu ihm. Ich habe zu dir als meiner Frau gesprochen und ihm von unserem schönen Haus in Pöcking erzählt. Zeige ihm alles. Er hat übrigens eine großartige Idee für den unteren Raum. Koche ihm auf, er isst gerne gut. Herr Dr. Schmitz hat übrigens eine sehr nette Frau, die ihn auf allen Reisen begleitet und die dir gefallen wird. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Alles Gute und ein Bussi auch für Pitti. Dein Otto. Den blauen Brief kenne ich nicht. Noch nie gesehen. Woher denn? Das ist der Mordort genannt, nicht wahr? Was ist der? Der Mordort der Frau Klo genannt. Nicht wahr? Lesen Sie den Namen hier zurück, wo Frau Klo ermordet worden ist. Hier ist Pöcking genannt. Ja. Pöcking, okay, sonst ist kein Ort drin. Rheinland und Pöcking, sonst ist kein Ort drin. Ja, lesen Sie mal den Namen durch, ob nicht die Örtlichkeit, sagen wir mal, drin steht. Ja, steht doch sonst ja kein Ort drin. Ja, aber auf was wollen Sie jetzt hinaus? Auf was wollen Sie hinaus? Lesen Sie mal ab da, meinen Sie nicht? Ab da, das erste Mal kann er lesen. Zeig ihm alles. Ja, und was ist denn jetzt? Was soll ich denn aus der lesen? Sie hat den Abschnitt gefunden. Ja, lesen Sie mal nochmal durch, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ich gerade. Zeig ihm alles, so heißt es auch nicht wahr. Wie heißt das SC? Von hier ist nicht. Sie haben ja jetzt wieder was vor. Also Sie haben doch wieder was vor auf mich. Das mache ich doch nicht mit. Sie wollen mir doch einen Strick drehen, das spüre ich doch. Ich möchte in meine Zelle zurückgebracht werden. Sie wollen also die Aussage verweigern. Ich verweigere keine Aussage, sondern sagen, stellen Sie mir die direkte Frage, die ich mir direkte Antwort erstatte. Ist da der Mord aus in diesem Brief genannt wurde? Wirklich unter Starrenbosch muss gewesen sein. In dem Brief steht er drin, nicht wahr? Zeig mal. Wo steht in dem Brief? Zeig ihm Pöcking oder Starnberg oder was weiß ich. Zeigen Sie mir das doch. Zeigen Sie mir das doch. Ich habe jetzt Ihre Machenschaften, weil es habe ich durchschaut. Zeigen Sie es mir doch. Zeigen Sie es mir doch. Ich habe Sie durchschaut. Sie wollen mir irgendwie einen Strick drehen. Das ist schon, wie ich gesagt habe. Sie wollen unbedingt... Ich habe den Brief jetzt 3-4 Mal gelesen. Sie wollen mir einen Strick drehen. Das merke ich doch. Ich möchte meine Zelle... Ist das jetzt klar und deutlich gesprochen? Sie wollen mir unbedingt einen Strick drehen. Das ist so, wie ich gesagt habe. Sie wollen unbedingt mit dem Opfer schützen. Sie wollen den entsprechenden Abstand zur Tat. Und ich bin das Opfer nicht, das werden Sie schon verlassen. Sie wollen den entsprechenden Abstand zur Tat. Warum lesen Sie denn den Brief nicht? Was sagt denn mit Herrn Schmuck? Was sagt denn, dass ich von Herrn Stauber was gesagt wurde, sich hier handeln? Ich habe Sie gefragt, warum Sie den Brief nicht lesen. Ich habe den Brief doch jetzt 3-4 Mal gelesen. Sie haben nicht gelesen von dort an, wo es Ihnen gesagt wurde. Ich habe jetzt 3 Mal gelesen. Ich weiß ganz genau, warum Sie nicht. Jemand, der an sich ein völlig reines Gewissen hat, ja? Der steht in dem Augenblick nicht auf dem Weg zu sehen. Sehen Sie, Sie wollen mir doch einen Strick drehen, das mache ich doch. Herr Staatsanwalt, ich möchte in meine Zelle. Ist das jetzt klar und deutlich gesprochen? Ja, wollen Sie mir nicht eine Auskunft noch weitergeben? Wenn Sie mir die direkte Frage stellen, kriegen Sie eine direkte Antwort. Wenn Sie mir direkte Fragen stellen, sehen Sie von mir direkt. Ich habe direkte Fragen gestellt. Nein, Sie haben gesagt, es soll lesen. Haben Sie auch genannt, es soll ich lernen. Habe ich Reinhard und Böcken gelesen? Nein, Sie haben gesagt, ich soll lesen. Den Namen soll ich nennen. Habe ich 3 Mal dieses Pöcking gelesen und sonst ist kein Ort mehr drin. Und sonst ist kein Ort mehr drin. Sie eine Örtlichkeit. Darf ich mich verabschieden? Darf ich mich verabschieden? Na, bleiben Sie noch da. Warum wollen wir das nicht mehr sagen? Wollen Sie der Aussage... Nein, weil ich weiß, dass Sie mir einen Strick drehen wollen. Weil ich weiß, dass Sie mir einen Strick drehen wollen. Ich weiß es doch. Ich will niemandem einen Strick drehen. Ich will nur die Wahrheit wissen. Dann erzähle ich dem Richter. Ich habe es Ihnen oft genug erzählt und ich erzähle es weiter nur dem Richter. Keinem Menschen mehr. Ich erzähle dies nur dem Richter und keinem Menschen mehr. Also Sie wollen dann vor den zuständigen Richter in Weinheim gebracht werden? Dann bitte. Na schön. Also dann werde ich die Akten von der Kammer zuschauen. Hat sich ein Bolsch mit gerechnet? Bitte? Hat sich ein Bolsch mit gerechnet? Ja, dann kommen Sie also im Laufe der Woche mal... Gestern schon mal, und das ist noch zugesagt worden. Dann kommen Sie im Laufe der Woche mal nach Weinheim. Schon wieder im Laufe der Woche, immer weiter verschoben. Das ist im Laufe der Woche. Das wird immer wieder weiter verschoben. Ja, das kann ich ja nicht. Dann muss der Richter erst einen Termin festsetzen. Man kann es ja nicht einfach hinbringen. Ich weiß ja nicht, das hat doch ein Gefängnis, Herr Staatsanwalt. Ich könnte was mal sagen. Dafür bin ich nicht verantwortlich, für was die Gefängnisverwaltung in Köln macht. Sie sind nur dafür verantwortlich, mir einen Strick zu drehen. Sie sind nur verantwortlich, mir einen Strick zu drehen. Keineswegs. Ja, doch. Nein, bleiben Sie mal noch da. Wenn Sie nichts mehr von mir hören, hat dies doch keinen Zweck. Wenn Sie kein Wort mehr von mir hören, hat doch keinen Zweck. Ich stelle Ihnen eine ausdrückliche Frage. Wollen Sie von mir die Aussage verweigern und sagen noch etwas oder nicht? Ich habe gesagt, ich möchte in meine Zelle. Das ist doch klar und deutlich. Ich habe gesagt, ich möchte in meine Zelle. Das ist doch klar und deutlich. Das heißt, dass ich unterbreche und nicht mehr weitermache. Das heißt, dass Sie mit anderen Worten unterbrechen und nicht mehr weitermachen. So, also gut, dann gehen Sie rüber, ab. Ich muss das nicht. Ich muss nichts sagen. Ich werde nichts mehr sagen. Ich muss nichts mehr sagen. Lassen Sie mich endlich in Ruhe. Sie wollen mir nur einen Strick drehen. Das ist ein Komplott. Diese Märchen höre ich mir nicht mehr länger an. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie sind ja alle von Sinn. Michael Farin, Nummer 989, Eichach. Vera Brühne, Mitschnitte. Teil 2. Vera und Johann. Mit Corinna Harfuch, Peter Lohmeier und Lilith Stangenberg. Ton und Technik: Josuel Teegarten, Gerhard Wiechow, Susanne Herzig.